spielt der Zigeuner auf der Gitarre uns beiden was vor. Aber am Abend, da träumt unser eine schönere Träume als jemals zuvor. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner auf der Gitarre in Katz und Amor. Wir setzen unsere großen Hüte auf, schauen uns die Leute an, wir fahren auf. Jetzt ist der Halter unser Lebenslauf. Wir singen alle beide Hasta la vista, la vista, la vista, die Liebe, die ist da. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner in der Taverne. Aber am Abend, da spürt unser einer, was wir erleben, was ist für uns neu. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner und seine Musik, die ist Zauberei. Die Kastagnetten knattern neben mir, ich glaub, die zählen jeden Kuss von dir. Drum schenke ich sie dir als Souvenir und sag dir dann auf Spanisch, canta la gusta, la gusta, la gusta, die Liebe, die ist da. Aber am Abend, da steht der Zigeuner, ich schau dir tief in die Augen hinein. Aber am Abend, da trinkt unser einer ein bisschen viel andalusischen Wein. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner, wir können beide des Lebens uns freuen. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner in der Taverne zum Tanz für uns zwei. Aber am Abend, da spielt unser gar nicht glauben, aber ich kann's verstehen.

Stern, der Träume schenkt. Und da ist ein anderer, der so gut er kann, das Schicksal lenkt. Durch dein kleines Fenster schaut ein Ritter rein und er sagt dir leise, du wirst glücklich sein mit ihm, der dich liebt, ganz allein. Bevor du einschläfst, denk immer daran, dass du mir gehörst und dass du glücklich wirst. Irgendwie geht, bevor du einschläfst, vergiss bitte nie, dass ein guter Stern über uns und unsere Liebe steht. Über uns und unsere Liebe steht. Ich sehe am Himmel einen Regenbogen und denk an dich. Ein Schwalbenpärchen kommt vorbeigeflogen, ich denk an dich. Jede Freude, die ich nur empfinde, die verbinde ich mit dir. Was kann ich dafür? Schön sie ist, weiß es erst seit ein paar Stunden, seitdem du bei mir bist. Ich hab die Liebe nicht erfunden, die Liebe war schon immer da. Doch nun zähl ich die Sekunden, mit dir seit ich dich sah. In mein kleines Zimmer, ich fass es kaum. Du sagst mir dir und mir, das ist für immer, das ist kein Traum. Mir scheint es gar nicht selbstverständlich, dass es endlich eine gibt, die mich wirklich liebt. Ich hab die Liebe nicht erfunden, ich weiß nur, wie schön sie ist, weiß es erst seit ein paar Stunden, seitdem du bei mir bist.

eigentlich so ein Wort, das gilt ja nur, solange die Sonne scheint. Als Schatten in mein Leben fiel, da liefen alle fort aus meiner Welt, so wie das Glück. Ich höre nur noch meine eigene Stimme und das Echo kommt zurück. Hallo, ist denn hier keiner? Was ist los in diesem Haus? Hier gingen doch noch gestern meine Freunde ein und aus. Hallo, ist denn hier keiner? Was ist los? Was ist geschehen? Glauben kann. Und gerade jetzt, da fehlt mir einer, der mir sagt, komm, fang noch einmal an. Verzweifelt steh ich da und greife immer nur ins Leere. Wer von euch reicht mir die Hand? Die Worte, die um Hilfe rufen, prallen ungehört an eine Wand. Hallo, ist denn hier keiner? Was ist los in diesem Haus? Hier gingen doch noch gestern meine Freunde ein und aus. Hallo, ist denn hier keiner? Was ist los? Was ist geschehen? Warum? Was ist los in diesem Haus? Hier gingen doch noch gestern meine Freunde ein und aus. Hallo, ist denn hier keiner? Was ist los? Was ist geschehen? Warum? Ich leb nur für dich allein. Tag und Nacht und immer zu. Was auch immer es an Wünschen gibt, die Erfüllung bringst mir nur du. Ich leb nur für dich allein. Das ist mir schon lange klar. Manchmal frage ich mich, wieso, bevor du kannst überhaupt etwas wahr. Du bist mein Glück. Ich bin in Ängsten, in tausend Ängsten, bis du einmal Minuten spät. leb nur für dich allein. Für das Glück, das du mir gibst. Wenn du da bist, einfach da bei mir und mir zeigst, wie sehr du mich liebst. Wie du mich liebst. Gedicht, jedes Wort, jeder Reim, für dich nur wär ich geschrieben und wär ich der Wind, küsste ich dein Haar. Was ich bin, bin ich nur für dich lebe. Ich möchte die Gitarre sein, auf der du immer spielst. Deine goldene Kette, die du immer auf dir fühlst. Der Stein, den du ins Wasser wirfst, der seine Kreise zieht. Und wenn dir zum Singen ist, wär ich gern dein Lied. La la la la la la la la la la la la. Fantasien tragen mich dahin, wie Flamingos bei Nacht. Ich bin die Tür, die du öffnest, die Zeitung, die du dann am Abend liest. Denn das Licht, das scheint für dich, alles das und mehr. Ich möchte die Gitarre sein, auf der du immer spielst. Deine goldene Kette, die du immer auf dir fühlst. Der Stein, den du ins Wasser wirfst, der seine Kreise zieht. Und wenn dir zum Singen ist, wär ich gern dein Lied. Ich möchte die Gitarre sein, auf der du immer spielst. Tags in Tennessee. Sie saß mir beim Pokern gerade vis-à-vis. Schöne Frauen lässt man nicht warten, dachte ich und warf die Karten und ich legte meinen Arm ganz fest um sie. Die Gelegenheit bot sich kein zweites Mal, denn da gab es plötzlich Krachen im Lokal. Ja, der Kerl, der an der Bar war, war ihr Freund, was mir nicht klar war und so blieb mir leider keine andere Wahl. zieh den Kopf aus der Schlinge, Bruder John. Bruder John. Nimm das nächste Pferd und reite schnell davon. Bruder John. Denn was nützt es, wenn du lieb bist, aber hinterher ein Dieb bist? Zieh den Kopf aus der Schlinge, Bruder John. Peggy Lee verkaufte Wurst in Florida. Nach dem dritten Würstchen sagte sie schon ja. Und ich wurde immer dreister, doch ihr Mann war Fleischermeister und der kam mir plötzlich unerwartet nah. Da war ich Sekunden später auf der Flucht und ich hab mein Heil im Alkohol gesucht. Lieber blau wie tausend Veilchen, das vergeht nach einem Weilchen, doch wie lange schmerzt ein Schlag aus Eifersucht? Zieh den Kopf aus der Schlinge, Bruder John. Bruder John. Nimm das nächste Pferd und reite schnell davon. Bruder John. In der Liebe will nichts drücken, hast ein Messer du im Rücken. Zieh den Kopf aus der Schlinge, Bruder John. Jeder Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Eine kam wie Milch und Blut war ihr Gesicht. Da konnt ich nicht widerstehen, mal ihr Bettchen anzusehen. Ja, die küsste wie die anderen vorher nicht. Doch der Fuchs ging in die Falle, es war aus. Täglich sitz ich nur noch brav bei ihr zu Haus. Selbst der Whisky bleibt im Keller, hinterher wird man erst heller. Ohne Mädchen kommt ein Mann ja doch nicht aus. Hey, singen, ja, ja, yippie, yippie, yay. Schlinge, Bruder John. Bruder John. Nimm das nächste Pferd und reite schnell davon. Bruder John. Vorher lassen sie dich schworen, aber dann bist du verloren. Dann hängst du in der Schlinge, Bruder John. Ja, dann hängst du in der Schlinge, Bruder John. Bruder John. Ja. Was dir fehlt.